Insgesamt ist trotzdem nur ein Bruchteil der OZG-relevanten Leistungen abgedeckt. Und zwar, weil es wiederum an Standards fehlt und die lokal verwendeten Fachverfahren, wie zum Beispiel Wohngeld beantragen, so unterschiedlich sind, dass eine Anwendung, die im Saarland auf das verwendete System zugeschnitten wurde, in Thüringen nicht läuft, weil sie mit den dortigen Fachverfahren nicht kommunizieren kann. Und dann hat das EFA-Konzept noch einen echten Designfehler. Kommunen sind komplett vom EFA-Austausch abgekoppelt. Sie können ihre eigenen IT-Lösungen nur dann im FIT-Store anbieten oder Programme anderer Kommunen übernehmen, wenn ihr Bundesland mitmacht. Und das, obwohl die Digitalisierung sie oft vor die größten Hürden stellt. Forderungen des Normenkontrollrates. Der länderübergreifende App-Store für Behördensoftware ist an sich eine gute Idee, aber er ist nicht konsequent umgesetzt. Zu diesem Schluss kommt der Normenkontrollrat in einer umfassenden Analyse der deutschen Verwaltungsdigitalisierung. Die Architektur aus IT, Planungsrat und FITCO sei zwar nicht falsch, aber die Gremien bräuchten mehr Geld, viel mehr Personal und auch mehr Führung durch den Bund. Der Normenkontrollrat ist ein Beratungsgremium der Bundesregierung, das unter anderem Gesetzesfolgen abschätzt und Bürokratiekosten prüft. Im Herbst 2021 empfahl er, den FIT-Store in der nächsten Legislaturperiode zum föderalen IT-Kaufhaus fortzuentwickeln. Ein zentraler App-Store für Verwaltungssoftware könnte das Beschaffungswesen wesentlich vereinfachen, zum Beispiel, weil dann nicht mehr jede Kommune ihre Software ausschreiben und jedes Angebot prüfen müsste. Eine Verwaltung darf ja nicht einfach nach Gusto Software kaufen. Der Staat muss bei allen seinen Beschaffungen auf Wirtschaftlichkeit achten. Auf Bundesebene werden die Aufträge über eine Vergabeplattform des Bundes ausgeschrieben. IT-Vergaben haben dort einen eigenen Suchfilter. Die IT-Zeitschrift CT hat sich das einmal genauer angesehen. Von den Anfang 2022 laufenden 145 Ausschreibungen kam nur bei 23 Verfahren eine Vergabeart zum Einsatz, die überhaupt einen Dialog zwischen der ausschreibenden Behörde und den Bietern vorsieht. Für Abstimmungen zwischen EntwicklerInnen der Software und den Verwaltungsangestellten, die später damit arbeiten sollen, ist bei den übrigen Vergabeverfahren gar keine Kommunikationsmöglichkeit geplant. Darum führt diese Art der Vergabe geradezu zwingend dazu, dass Behörden am realen Bedarf vorbei und rein nach Preis einkaufen oder aber sich unpassende Lösungen aufschwatzen lassen. Die Maßstäbe der Wirtschaftlichkeit sind eigentlich im Vergaberecht geregelt. Nur leider verstehen viele Behörden nicht nur die Anforderungen an die Software nicht richtig, sondern auch die Möglichkeiten dieses Rechts. Das kann nicht gut gehen. Und die Ergebnisse solcher Software-Einkäufe am Bedarf vorbei nerven Tag für Tag Behörden und BürgerInnen. Der Staat als Plattform. Es kann nicht verwundern, wenn Behörden nach besseren Wegen suchen, sich passende IT-Verfahren zu organisieren. Software ausschreiben und vergeben und einkaufen. Viele Verwaltungen wollen das lieber überhaupt nicht mehr an der Backe haben, so der Leiter des Stuttgarter Amtes für Digitalisierung, Organisation und IT, Thomas Bönig. Er wirbt seit Jahren für die Idee vom Staat als Plattform. Die Idee ist entlehnt aus der Welt der kommerziellen Software und gewinnt im staatlichen Umfeld weiter an Charme, weil der Staat weder Monopolinteressen verfolgen noch Rendite erzielen muss. Das Konzept sieht vor, dass der Staat selbst gar nicht damit befasst ist, Software für jede einzelne Dienstleistung zu beauftragen. Der Staat stellt vielmehr nur die Plattform, damit Private das übernehmen können, allerdings nach sehr spezifischen Vorgaben des Staats, damit am Ende alles zusammenpasst. Vorbild sind die Plattformen für Smartphone-Software, vor allem iOS für das iPhone. Die wenigsten Apps, die das iPhone so attraktiv machen, programmiert Apple selbst. Das übernehmen andere Firmen und private Coder. Apple stellt ihnen nur die Plattform dafür zur Verfügung. Das sind zum einen technische Elemente, die viele Apps immer wieder benötigen, etwa einen App-Store, über den neue Software übersichtlich angeboten und komfortabel installiert werden kann.